Morning, morning, morning. Morgen, morgen, morgen. There's another attribute that is so beautiful in the lives of the children. Es gibt da noch eine Eigenschaft, die so wunderschön im Leben von Kindern ist. Children forgive quickly. Und zwar Kinder vergeben schnell. You know, have you seen little children? Hast du mal Kinder gesehen? They are on the playground or they're playing ball together. Sie sind am Spielplatz, spielen mit dem Ball zusammen. And then they get mad at one another. Und dann werden sie sauer aufeinander. 2 minutes later, they're the best friends. 2 Minuten später sind sie aber schon wieder die besten Freunde. Now they hit each other, they're mad at each other, and then suddenly they're best friends again. Zuerst sind sie sauer aufeinander, prügeln sich und plötzlich sind sie wieder die besten Freunde. You see, a child has an attitude that let's sort this thing out, let's just let it go, let's forgive. Siehst du, ein Kind hat eine Haltung wie etwa, lass uns das zu Ende bringen, hören wir doch auf, vergeben wir einander. When I see how many people lock themselves in the prison of unbelief, it is shocking. Wenn ich sehe, wie viele Menschen sich selbst im Gefängnis von Unvergebenheit einsperren, dann ist das wirklich schockierend. Mein allererstes Buch, das ich auf Anweisung des Herrn geschrieben habe, heißt Die Kraft der Vergebung. Als der Herr zu mir über die Wichtigkeit der Vergebung sprach, it really hit me so deep. Hat mich das wirklich tief getroffen. Because I struggle to truly, truly forgive. Weil ich mich ständig damit abmühte, wirklich und echt zu vergeben. Understand that unforgiveness is messing us up so bad. Wir müssen verstehen, dass Unvergebenheit uns so sehr durcheinander bringt. And also it hinders us from really living in the kingdom the way it's supposed to live. Und uns auch wirklich daran hindert, ins Königreich einzutreten, wo wir eigentlich leben sollten. Imagine. Stell dir vor, if you're an unforgiving person, du bist eine Person mit Unvergebenheit im Herzen, and the Lord allows you to reign over millions of people in the kingdom. Und der Herr erlaubt dir, über Millionen von Menschen im Königreich zu regieren. Ich würde nicht wollen, dass Leute regieren, die voll von Unvergebenheit und Bitterkeit sind. I mean, who knows what they're gonna do? Wer weiß, was die mir andun werden. One of the attributes a little child has, it lets things go. Eine der weiteren Eigenschaften von kleinen Kindern ist, dass sie Dinge loslassen. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie oft ich diese Aussagen innerhalb der letzten paar Jahre erwähnt habe. Öffne deine Hände von der Vergangenheit. Lass sie gehen, vergib und schmeiß die Tür zu deiner Vergangenheit zu. Es macht keinen Sinn, wie lange wir an den Problemen der Vergangenheit festhalten. Wenn du nur wüsstest, was die mir angetan haben, Reinhard. Wenn es so schlimm ist, warum willst du dann immer noch darüber reden? Imagine. Stell dir vor, es war schlimm, als es passiert ist und du ziehst es immer noch jeden Tag in deine Gegenwart. Yes. This makes no sense. Das ergibt keinen Sinn. So become like little children, forgive and let these things go. Also komm, sei wie ein kleines Kind, vergib und lass die Dinge los. Go back at the playground with your brothers and sisters in Christ and have fun. Geh mit deinen Brüdern und Schwestern in Christus zurück auf den Spielplatz und amüsier dich. Christian life is supposed to be fun. Das christliche Leben sollte Spaß machen. Everybody who works with me is supposed to have fun. Jeder, der mit mir arbeitet, soll Spaß haben. Apart from Daniel, he doesn't have fun because he's sitting in the same office with me. Außer Daniel, der hat keinen Spaß, weil der sitzt im gleichen Büro wie ich. But of course, that was a joke. Natürlich war das ein Scherz. He has more fun than anybody else who works for me. Er hat mehr Spaß als jeder andere, der für mich arbeitet. I'm sure Daniel will be the absolute highest position in the kingdom because he's so much like a little child. Ich bin überzeugt davon, dass Daniel die absolut höchste Position im Königreich haben wird, weil er wie ein kleines Kind ist. Niemand ist so aufrichtig wie er. Niemand ist so echt und ehrlich und trägt sein Herz auf der Zunge wie er. He doesn't worry about tomorrow. Er macht sich über morgen keine Sorgen. If he needs money from me, he just takes it. Wenn es um Geld geht, nimmt er es einfach oder er fragt. But he doesn't worry. Und er macht sich keine Sorgen. So, let's become like children and forgive. So werden wir also wie Kinder und vergeben. If you struggle with unforgiveness right now, wenn du gerade jetzt mit Unvergebenheit kämpfst, let it go. Lass los. Send it away. Schick sie weg. Reinhard, they don't deserve to be forgiven. Reinhard, die verdienen es aber nicht, dass man ihnen vergibt. Neither did you deserve to be forgiven and the Father forgave you. Du hast es auch nicht verdient, dass dir vergeben wird und der Vater hat es getan. That's what children also do. Also kopiere deinen Papa. Das machen Kinder so und vergib, so wie er dir vergeben hat. And become great in the kingdom. Und werde groß im Königreich des Himmels. So, can you see how important it is for you to be like a little child? Also kannst du sehen, wie wichtig es ist, wie ein kleines Kind zu werden. So be great in the kingdom, people. Werden wir doch alle groß im Königreich, Leute. Like little child. Werden wir alle wie kleine Kinder. Tomorrow I'm going to talk about another attribute that I think is so important and so amazing. Morgen reden wir über eine weitere Eigenschaft, die so wichtig und wunderbar ist. I will see. Wir sehen uns.